Mädchen, neben dem ich geschlafen habe. Die erste Jungfrau. Die erste Freundin, die ich meiner Familie vorgestellt habe. Die erste Person, die in Charlie Tango geflogen ist. Die erste Frau, mit der ich Segelfliegen war. Ja, anders. Flynn unterbricht meine Gedanken. Es ist eine einfache Frage, Christian. Ich vermisse sie. Sein Gesichtsausdruck bleibt freundlich und interessiert, aber er gibt nichts preis. Sie haben nie eine der Frauen vermisst, mit denen Sie früher zusammen waren? Nein. Bei ihr war also etwas anders, ermuntert er mich. Ich zucke mit den Schultern, aber er macht weiter. Hatten Sie eine vertragliche Beziehung mit ihr? War sie eine Sub? Ich hatte gehofft, sie würde eine, aber das war nichts für sie. Flynn runzelt die Stirn. Das verstehe ich nicht. Ich habe mit einer meiner Regeln gebrochen. Ich war hinter diesem Mädchen her, dachte, sie wäre interessiert, und es stellte sich heraus, dass es nichts für sie war. Erzählen Sie mir, was geschehen ist. Die Schleusen öffnen sich, und ich erzähle, was letzten Monat passiert ist. Von dem Moment an, in dem Anna in mein Büro gestolpert ist, bis letzten Samstagmorgen, als sie mich verlassen hat. Aha. Sie haben ja einiges erlebt, seit wir uns das letzte Mal gesprochen haben. Er reibt an seinem Kinn, während er mich betrachtet. Da gibt's viele Probleme, Christian. Aber im Moment möchte ich mich darauf konzentrieren, wie Sie sich gefühlt haben, als sie gesagt hat, dass sie liebt. Ich atme scharf ein. Mein Magen verkrampft sich vor Angst. Grauenhaft. Ich war entsetzt, flüstere ich. Natürlich waren Sie das. Er schüttelt den Kopf. Sie sind aber nicht das Monster, für das Sie sich halten. Sie haben Zuneigung mehr als verdient, Christian. Sie wissen das. Ich habe es Ihnen oft genug gesagt. Nur in Ihrem Kopf ist es nicht angekommen. Ich schaue ihn ausdruckslos an und ignoriere die Plattitüde. »Und wie fühlen Sie sich jetzt?«, fragt er. »Verloren. Ich fühle mich verloren. Ich vermisse Sie. Ich will Sie sehen. Ich bin mal wieder im Beichtstuhl. Beichte meine Sünden. Das dunkle, dunkle Verlangen, das ich nach ihr habe, als wäre es eine Sucht. Trotz der Tatsache, dass sie, wie Sie es sehen, ihre Bedürfnisse nicht erfüllen konnte, vermissen Sie sie? Ja. Es ist nicht nur meine Sicht, John. Sie kann nicht so sein, wie ich sie gern hätte, und ich kann nicht so sein, wie sie mich gern hätte. Sind Sie sicher? Sie ist gegangen. Sie ist gegangen, weil Sie sie mit einem Gürtel beschlagen haben. Können Sie ihr vorwerfen, dass sie Ihren Geschmack nicht teilt? Nein. Haben Sie daran gedacht, es mit einer Beziehung, wie sie sie möchte, zu versuchen? Was? Ich starre ihn geschockt an. Er fährt fort. Fanden Sie die sexuelle Beziehung zu ihr befriedigend? Ja, natürlich, entgegne ich verärgert. Er ignoriert meinen Tonfall. Fanden Sie es befriedigend, sie zu schlagen? Sehr. Würden Sie es noch einmal tun? Das noch einmal tun? Und zusehen, wie sie geht? Noch einmal? Nein! Und warum? Weil es nicht ihr Ding ist. Ich habe sie verletzt, habe sie wirklich verletzt. Und sie kann nicht, sie wird nicht. Ich halte inne. Sie genießt es nicht. Sie war wütend, richtig scheiß wütend. Ihr Gesichtsausdruck, ihr verletzter Blick werden mich noch lange verfolgen. Und ich will nie wieder der Grund für ihn sein. Sind Sie überrascht? Ich schüttle den Kopf. Sie war wütend, flüstere ich. Ich habe sie noch nie so zornig gesehen. Wie haben Sie sich da gefühlt? Hilflos. Und das ist ein bekanntes Gefühl, sagt er. Wieso bekannt? Was meint er? Erkennen Sie sich denn gar nicht? Ihre Vergangenheit? Seine Frage bringt mich aus dem Gleichgewicht. Verdammt, wir haben das x-mal besprochen. Nein, tu ich nicht. Es ist anders. Die Beziehung, die ich mit Mrs. Lincoln hatte, war völlig anders. Ich meinte nicht Mrs. Lincoln. Was meinten Sie dann? Meine Stimme ist äußerst leise. Denn plötzlich erkenne ich, worauf er hinaus will. Das wissen Sie. Ich schnappe nach Luft. Die Machtlosigkeit und Wut eines wehrlosen Kindes überwältigen mich. Ja, die Wut. Die tiefe, rasende Wut und Angst. Die Dunkelheit wirbelt zornig in mir. Das ist nicht dasselbe, zische ich durch zusammengebissene Zähne, während ich um Fassung ringe. Nein, ist es nicht, gibt Flynn zu. Aber das Bild ihrer Wut steht ungebeten vor meinen Augen. So gefällt es dir also. Ich. So. Es dämpft meine Wut. Ich weiß, was Sie zu tun versuchen, Doktor, aber das ist ein ungerechter Vergleich. Sie hat mich gebeten, es ihr zu zeigen. Sie ist eine mündige Erwachsene. Verdammt nochmal, sie hätte die Safe Words benutzen können. Sie hätte mir sagen können, ich soll aufhören. Das hat sie nicht. Ich weiß, ich weiß. Er hebt beschwichtigend die Hände. Ich will nur etwas klarstellen, Christian. Sie sind ein wütender Mann und haben allen Grund dazu. Ich werde das jetzt nicht nochmal durchgehen. Sie leiden ganz offensichtlich, und der Sinn dieser Sitzungen ist, Sie dazu zu bringen, sich selbst besser akzeptieren und annehmen zu können. Er hält inne. Dieses Mädchen, Anastasia, murmle ich gereizt. Anastasia, sie hat offensichtlich eine starke Wirkung auf Sie. Dass sie sie verlassen hat, hat ihre Verlustängste und ihre posttraumatische Belastungsstörung ausgelöst. Sie bedeutet ihnen eindeutig mehr, als sie bereit sind, sich selbst einzugestehen. Ich atme scharf ein. Tut es deswegen so weh? Weil sie mehr bedeutet. So viel mehr. Sie müssen sich auf ihr Ziel konzentrieren, fährt Flynn fort. Und für mich klingt es, als wollten Sie mit diesem Mädchen zusammen sein. Sie vermissen sie. Wollen Sie mit ihr zusammen sein? Mit Anna zusammen sein? Ja, flüstere ich. Dann müssen Sie sich auf dieses Ziel konzentrieren. Damit sind wir wieder bei dem, was ich in unseren letzten Sitzungen immer wieder angesprochen habe. Die lösungsfokussierte Kurztherapie. Wenn sie sie liebt, wie sie es ihnen gesagt hat, dann muss sie jetzt auch leiden. Ich wiederhole also meine Frage. Haben Sie eine konventionellere Beziehung mit diesem Mädchen in Betracht gezogen? Nein, habe ich nicht. Wieso nicht? Weil ich nie auf die Idee gekommen bin, dass ich das könnte. Nun, wenn sie nicht bereit ist, ihre Sub zu sein, können Sie nicht die Rolle des Doms spielen. Ich schaue ihn düster an. Es ist keine Rolle. Das bin ich. Und wie aus dem Nichts erinnere ich mich an eine alte Mail an Anastasia. Meine Worte. Ich glaube, dir ist noch nicht ganz klar, dass in einer Dom-Sub-Beziehung die Sub sagt, wo es lang geht. Du hast die Macht, über alles zu bestimmen, was zwischen uns passiert. Noch einmal zum Mitschreiben. Du bist diejenige, die die Macht hat, nicht ich. Wenn sie das nicht tun möchte, dann kann ich das auch nicht. Hoffnung regt sich in meiner Brust. Könnte ich das? Könnte ich eine Blümchenbeziehung mit Anastasia haben? Meine Kopfhaut kribbelt. Verdammt, möglicherweise. Falls ich es könnte, würde sie mich dann zurückhaben wollen? Christian, Sie haben bewiesen, dass Sie ein außerordentlich tüchtiger Mensch sind, trotz Ihrer Probleme. Sie sind eine außergewöhnliche Persönlichkeit. Wenn Sie sich einmal auf ein Ziel fixiert haben, gehen Sie voran und erreichen es. Normalerweise übertreffen Sie dabei Ihre eigenen Erwartungen. Nach dem, was ich heute von Ihnen gehört habe, ist es klar, dass Sie darauf konzentriert waren, Anastasia dorthin zu bringen, wo Sie sie haben wollten. aber sie haben nicht mit ihrer Unerfahrenheit und ihren Gefühlen gerechnet. Es scheint mir, dass sie so darauf fokussiert waren, ihr Ziel zu erreichen, dass sie die Reise, die sie gemeinsam unternommen haben, verpasst haben. Der letzte Monat taucht vor meinem inneren Auge auf, wie sie in mein Büro stolpert, ihre heftige Verlegenheit im Claytons, ihre geistreichen, bissigen Mails, ihre Schlagfertigkeit, ihr Kichern, ihre innere Stärke, ihr Mut. Mir wird klar, dass ich jede einzelne Minute genossen habe. Jede nervige, verwirrende, lustige, sinnliche, fleischliche Sekunde mit ihr. Ja, das habe ich. Wir waren auf einer ungewöhnlichen Reise. Wir beide. Also ich auf jeden Fall. Meine Gedanken nehmen eine düstere Wendung. Sie kennt meine Abgründe nicht, meine Verdorbenheit, die Dunkelheit in meiner Seele, das Monster. Vielleicht sollte ich sie in Ruhe lassen. Ich habe sie nicht verdient. Sie kann mich nicht lieben. Doch noch während ich die Worte denke, weiß ich, dass ich nicht die Kraft habe, mich von ihr fernzuhalten, wenn sie mich haben will. Flynn fordert meine Aufmerksamkeit. Christian, denken Sie darüber nach. Unsere Zeit ist jetzt abgelaufen. Ich möchte Sie in ein paar Tagen wiedersehen und mit Ihnen über einige der anderen Probleme sprechen, die Sie erwähnt haben. Janet wird Andrea anrufen und einen Termin abmachen. Er steht auf und ich weiß, dass es Zeit ist zu gehen. Sie haben mir viel zum Nachdenken gegeben, sage ich. Wenn es nicht so wäre, würde ich meinen Job nicht gut machen. Nur ein paar Tage, Christian. Wir müssen noch über so viel reden. Er schüttelt mir die Hand und lächelt mich aufmuntert an. Und ich gehe mit einer winzigen Knospe der Hoffnung. Auf dem Balkon stehe ich und betrachte Seattle bei Nacht. Hier oben bin ich weit weg von allem. Wie hat sie es genannt? Elfenbeinturm. Nein, das meinte sie in Bezug auf die Sprache. Meine Sprache. Normalerweise finde ich den Ausblick sehr friedlich, aber in letzter Zeit ist mein Seelenfrieden von einer gewissen blauäugigen Frau zerstört worden. Haben Sie daran gedacht, es mit einer Beziehung, wie sie sie möchte, zu versuchen? Flynns Worte reizen mich. Sie eröffnen so viele Möglichkeiten. Könnte ich sie zurückgewinnen? Der Gedanke erschreckt mich. Ich nippe an meinem Cognac. Warum sollte sie mich zurückhaben wollen? Könnte ich je so sein, wie sie mich haben will? Ich werde meine Hoffnung nicht begraben. Ich muss einen Weg finden. Ich brauche sie. Etwas erschreckt mich, eine Bewegung, ein Schatten am Rande meines Gesichtsfelds. Ich runzle die Stirn. Was zur? Ich drehe mich zum Schatten um, sehe aber nichts. Jetzt halluziniere ich schon. Ich kippe den Cognac herunter und gehe zurück ins Wohnzimmer. Mittwoch, 8. Juni 2011. Mami. Mami. Mami schläft auf dem Fußboden. Sie schläft schon lange. Ich schüttle sie. Sie wacht nicht auf. Ich rufe sie. Sie wacht nicht auf. Er ist nicht da und Mami wacht immer noch nicht auf. Ich habe Durst. In der Küche ziehe ich einen Stuhl an die Spüle und trinke. Das Wasser spritzt auf meinen Pulli. Mein Pulli ist schmutzig. Mami schläft immer noch. Mami, wach auf! Sie liegt still. Sie ist kalt. Ich hole meine Decke und decke Mami zu. Ich lege mich neben sie auf den klebrigen grünen Teppich. Mein Bauch tut weh. Er hat Hunger, aber Mami schläft immer noch. Ich habe zwei Spielzeugautos. Ein rotes, ein gelbes. Mein grünes Auto ist weg. Sie rasen über den Boden, wo Mami schläft. Ich glaube, Mami ist krank. Ich suche nach etwas zu essen. Im Gefrierschrank finde ich Erbsen. Sie sind kalt. Ich esse sie langsam. Sie machen Bauchweh. Ich schlafe neben Mami. Die Erbsen sind alle. Im Gefrierschrank ist etwas. Es riecht komisch. Ich lecke daran und meine Zunge bleibt kleben. Ich esse es langsam. Es schmeckt eklig. Ich trinke Wasser. Ich spiele mit meinen Autos und schlafe neben Mami. Mami ist zu kalt und sie wacht nicht auf. Die Tür geht auf. Ich decke Mami mit meiner Decke zu. Scheiße. Was ist hier passiert, verdammt? Oh, die bescheuerte, kaputte Schlampe, scheiße. Fuck, geh mir aus dem Weg, du kleiner Scheiße. Er tritt mich und mein Kopf schlägt hart auf den Boden. Mein Kopf tut weh. Er ruft jemanden an und geht. Er schließt die Tür ab. Ich lege mich neben Mami. Mein Kopf tut weh. Die Polizistin ist hier. Nein, nein, nein, fass mich nicht an. Fass mich nicht an. Fass mich nicht an, ich bleibe bei Mami. Nein, geh weg. Die Polizistin hat meine Decke und sie greift nach mir. Ich schreie, Mami, Mami. Die Wörter sind weg. Ich kann die Wörter nicht sagen. Mami kann mich nicht hören. Ich habe keine Wörter. Schwer atmend wache ich auf, schnappe gierig nach Luft, schaue mich um. Gott sei Dank, ich bin in meinem Bett. Langsam geht die Angst zurück. Ich bin 27, nicht 4. Diese Scheiße muss aufhören. Ich hatte die Albträume unter Kontrolle. Vielleicht einer alle 2 Wochen, aber nicht wie jetzt jede Nacht. Seit sie weg ist. Ich drehe mich um und liege flach auf dem Rücken, starre an die Decke. Als sie neben mir war, habe ich gut geschlafen. Ich brauche sie in meinem Leben, in meinem Bett. Sie war der Tag zu meiner Nacht. Ich werde sie zurückbekommen. Bloß wie? Haben Sie daran gedacht, es mit einer Beziehung, wie sie möchte, zu versuchen? Sie möchte Herzchen und Blümchen. Kann ich ihr das geben? Ich runzle die Stirn, versuche mich an die romantischen Augenblicke in meinem Leben zu erinnern. Und da ist nichts. Außer mit Anna. Das Meer. Das Segelfliegen und IHOP. Und sie in Charlie Tango mitnehmen. Vielleicht kann ich es. Ich schlafe wieder ein, in meinem Kopf ein Mantra. Sie gehört mir. Sie gehört mir. Und ich rieche sie, fühle ihre weiche Haut, schmecke ihre Lippen und höre ihr Stöhnen. Erschöpft falle ich in einen erotischen, Anna erfüllten Traum. Ich wache abrupt auf. Einen Augenblick lang glaube ich, dass das, was auch immer mich gestört hat, von außen und nicht von innen kam. Ich setze mich auf und suche den Raum ab. Trotz meines sinnlichen Traums ist mein Körper brav geblieben. Elena wäre erfreut. Sie hat mir gestern eine SMS geschickt, aber Elena ist der letzte Mensch, mit dem ich reden möchte. Im Moment möchte ich nur eine einzige Sache tun. Ich stehe auf und ziehe meine Laufsachen an. Ich werde nach Anna sehen. Ihre Straße ist ruhig, abgesehen vom Lärm eines Lieferwagens und dem unfähigen Pfeifen eines einsamen Hundebesitzers. Ihre Wohnung ist dunkel, die Vorhänge vor ihrem Schlafzimmer zugezogen. Von meinem Stalker-Versteck aus halte ich stumm Wache, schaue zu den Fenstern hoch und denke nach. Ich brauche einen Plan. Einen Plan, um sie zurückzugewinnen. Als das Morgenlicht ihre Fenster erhellt, drehe ich meinen iPod laut und mit Moby in meinen Ohren renne ich zurück zum Escala. »Ich nehme ein Croissant, Mrs. Jones.« Sie bleibt überrascht stehen und ich ziehe eine Augenbraue hoch. »Aprikosenmarmelade?«, fragt sie. Sie hat sich wieder gefangen. »Bitte.« Ich wärme die Croissants für Sie auf, Mr. Gray. Hier ist Ihr Kaffee. Dankeschön, Gail. Sie lächelt. Liegt das nur daran, dass ich Croissants esse? Wenn es Sie glücklich macht, sollte ich öfter welche essen. Im Fordes Audi schmiede ich Pläne. Ich muss Anna Steele näher kommen, um meine Kampagne, sie zurückzuholen, zu starten. Ich rufe Andrea an, wohlwissend, dass sie um 7.15 Uhr noch nicht an ihrem Schreibtisch sitzt, aber ich hinterlasse ihr eine Nachricht. Andrea, sobald Sie da sind, möchte ich mit Ihnen meine Termine für die nächsten Tage durchgehen. So, der erste Schritt meiner Offensive besteht darin, in meinem Kalender Zeit für Anna freizuschlagen. Aber was zum Teufel soll ich diese Woche eigentlich tun? Im Moment habe ich keinen blassen Schimmer. Normalerweise habe ich damit keine Probleme, aber in letzter Zeit war ich zu durcheinander, um das jetzt auf die Reihe zu kriegen. Dennoch habe ich eine Mission, auf die ich mich konzentrieren will. Du kannst das, Gray. Tief im Inneren wünsche ich mir, ich besäße den Mut, den zu haben, ich vorgebe. Angst breitet sich in mir aus. Kann ich Anna überzeugen? Wird sie mir zuhören? Ich hoffe es. Das hier muss funktionieren. Ich vermisse sie. Mr. Gray, ich habe all Ihre gesellschaftlichen Termine für diese Woche abgesagt, außer einem. Ich weiß nicht, worum es sich handelt. In Ihrem Kalender steht für morgen nur Portland, sonst nichts. Der verdammte Fotograf. Ich strahle Andrea an und sie zieht überrascht die Augenbrauen hoch. Danke, Andrea. Das ist im Moment alles. Schicken Sie Sam herein. Natürlich, Mr. Gray. Hätten Sie gern noch etwas Kaffee? Ja, bitte. Mit Milch? Ja, danke schön. Sie lächelt höflich und verlässt das Büro. Da ist sie. Meine Chance. Der Fotograf. Also. Wie mache ich es? Ein Meeting reiht sich ans andere und meine Mitarbeiter scheinen nur darauf gewartet zu haben, dass ich explodiere. Okay, das war in den letzten Tagen meine Arbeitsweise, aber heute fühle ich mich klarer, ruhiger und präsenter. Fähig, mit allem zurechtzukommen. Es ist Mittagszeit, mein Training mit Claude ist gut gelaufen, doch es gibt, bislang das einzige Haar in der Suppe, keine Neuigkeiten von Layla. Alles, was wir wissen, ist, dass sie sich von ihrem Ehemann getrennt hat und überall sein könnte. Sollte sie auftauchen, wird Welch sie finden. Ich habe einen Bärenhunger. Olivia stellt einen Teller auf meinen Schreibtisch. Ihr Sandwich, Mr. Gray. Huhn und Mayonnaise? Hä? Ich sehe sie an. Sie begreift es einfach nicht. Olivia entschuldigt sich unbeholfen. Ich habe gesagt, Huhn? Mit Mayonnaise, Olivia. Das ist nicht so schwierig. Es tut mir leid, Mr. Gray. Schon in Ordnung. Gehen Sie einfach. Sie sieht erleichtert aus, beeilt sich aber, das Büro zu verlassen. Ich rufe Andrea an. Sir? Kommen Sie rein. Andrea scheint in der Tür, sie wirkt ruhig. Werden Sie dieses Mädchen los. Andrea versucht eine Verteidigung. Sir, Olivia ist die Tochter von Senator Blandino. Es ist mir egal. Und wenn sie die verdammte Queen von England wäre. Raus aus meinem Büro. Ja, Sir. Andrea wird rot. Suchen Sie sich jemanden anderen, der Sie unterstützt, biete ich in einem versöhnlichen Tonfall an. Ich will Andrea nicht verschrecken. Ja, Mr. Gray. Danke. Das ist alles. Sie lächelt und ich weiß, dass sie wieder auf meiner Seite ist. Sie ist eine gute Assistentin. Ich will nicht, dass sie kündigt, weil ich mich wie ein Arschloch benehme. Sie überlässt mich nun meinem Hühnersandwich ohne Mayo und meinem Schlachtplan. Portland. Ich weiß, wie die E-Mail-Adressen der Angestellten bei SIP aussehen. Ich denke, Anastasia wird schriftlich eher reagieren. Aber wie anfangen? Liebe Anna. Nein. Liebe Anastasia. Nein. Liebe Miss Steele. Mist. Eine halbe Stunde später starre ich immer noch auf einen leeren Computerbildschirm. Was zum Teufel soll ich sagen? Komm zurück, bitte. Vergib mir. Ich vermisse dich. Lass es uns auf deine Art versuchen. Ich lege den Kopf in die Hände. Warum ist das so schwer? Halt es einfach, Gray, lass alles Unnötige weg. Ich atme tief ein und tippe eine Mail. Ja. So geht's. Andrea meldet sich. Miss Bailey ist hier, um Sie zu sehen, Sir. Sagen Sie ihr, sie soll warten. Ich lege auf, warte einen Augenblick, dann klicke ich mit pochendem Herzen auf Senden. Von Christian Grey, betreff morgen. Datum 8. Juni 2011, 14.05 Uhr, an Anastasia Steele. Liebe Anastasia, verzeih die Störung bei der Arbeit. Ich hoffe, alles läuft gut. Hast du meine Blumen bekommen? Gerade merke ich, dass morgen die Ausstellungseröffnung von deinem Freund ist. Bestimmt hast du noch keine Zeit gefunden, einen neuen Wagen zu kaufen, und es ist eine lange Fahrt. Ich würde mich sehr freuen, dich hinzubringen, falls du das möchtest. Sag Bescheid. Christian Grey, CEO Grey Enterprises Holdings Incorporated. Ich beobachte mein Postfach. Und beobachte. Und beobachte. Meine Angst wird mit jeder Sekunde, die schleichend vergeht, größer. Ich stehe auf, gehe im Büro hin und her, aber dadurch bin ich nicht mehr bei meinem Computer. Zurück an meinem Schreibtisch schaue ich noch einmal nach meinen Mails. Nichts. Um mich abzulenken, fahre ich mit den Fingern über die Flügel des Segelfliegers. Heilige Scheiße, Grey, reiß dich zusammen. Komm schon, Anastasia, antworte mir. Sie war immer so schnell. Ich schaue auf die Uhr. 14.09 Uhr, 4 Minuten. Immer noch nichts. Ich stehe auf, laufe noch einmal in meinem Büro herum, spähe alle 3 Sekunden auf meine Uhr. So fühlt es sich jedenfalls an. Um 14.20 Uhr bin ich verzweifelt. Sie wird nicht antworten. Sie hasst mich wirklich. Wer kann es ihr verdecken? Dann höre ich das Ping einer eintreffenden E-Mail. Mein Herz schlägt bis zum Hals. Verdammt. Sie ist von Ross. Sie sagt mir Bescheid, dass sie wieder im Büro ist. Und dann ist sie da. In meinem Posteingang. Die magische Zeile. Von Anastasia Steele. Von Anastasia Steele. Betreff morgen. Datum 8. Juni 2011, 14.25 Uhr. An Christian Grey. Hi Christian, danke für die Blumen, sie sind wunderschön. Ja, ich würde mich freuen, wenn du mich hinbringen könntest. Danke. Anastasia Steele, Assistentin von Jack Hyde, Cheflektor SIP. Ich bin unendlich erleichtert. Ich schließe die Augen und koste das Gefühl aus. Ja. Ich inspiziere ihre Mail auf Hinweise, aber wie üblich habe ich keine Ahnung, welche Gedanken hinter ihren Worten stecken. Der Tonfall ist jedenfalls freundlich, aber das war's auch schon. Nur freundlich. Carpe diem, Grey. Von Christian Grey, betreff morgen, Datum 8. Juni 2011, 14.27 Uhr, an Anastasia Steele. Liebe Anastasia, um wie viel Uhr soll ich dich abholen? Christian Grey, CEO Grey Enterprises Holdings Incorporated. Ich muss nicht ganz so lange warten. Von Anastasia Steele, betreff morgen, Datum 8. Juni 2011, 14.32 Uhr, an Christian Grey. Josés Vernissage beginnt um 7:30 Uhr. Welche Zeit würdest du vorschlagen? Anastasia Steele, Assistentin von Jack Hyde, Cheflektor SIP. Wir können Charlie Tango nehmen. Von Christian Grey, betreff morgen, Datum 8. Juni 2011, 14.34 Uhr, an Anastasia Steele. Liebe Anastasia, Portland ist ein ganzes Stück weit weg. Ich hole dich um 17.45 Uhr ab. Ich freue mich darauf, dich wiederzusehen. Christian Grey, CEO Grey Enterprises Holdings Incorporated. Von Anastasia Steele, betreff morgen, Datum 8. Juni 2011, 14.38 Uhr, an Christian Grey. Bis dann, Anastasia Steele, Assistentin von Jack Hyde, Cheflektor SIP. Meine Offensive, sie zurückzugewinnen, hat begonnen. Ich habe das Gefühl, die kleine Knospe der Hoffnung ist jetzt eine japanische Kirschblüte. Ich melde mich bei Andrea. Miss Bailey ist wieder im Büro, Mr. Grey. Ich weiß, sie hat mir eine Mail geschickt. Ich brauche Taylor in einer Stunde. Ja, Sir. Ich lege auf. Anastasia arbeitet für einen Typ namens Jack Hyde. Ich will mehr über ihn wissen. Ich rufe Ross an. Christian? Sie klingt genervt. Pech. Haben wir Zugriff auf die Personalakten von SIP? Noch nicht, aber wir können sie besorgen. Bitte heute noch, wenn Sie können. Ich will alles haben, was Sie über Jack Hyde finden. Auch über jeden, der schon mal für ihn gearbeitet hat. Darf ich fragen, warum? Nein. Sie schweigt einen Moment. Kristin, ich weiß nicht, was in letzter Zeit in Sie gefahren ist. Ross, machen Sie es einfach, okay? Sie seufzt. Okay. Können wir jetzt mit unserem Meeting über das Angebot zur Werft in Taiwan beginnen? Ja, ich musste einen wichtigen Anruf erledigen. Es hat länger gedauert, als ich dachte. Ich komme sofort hoch. Als Ross aus meinem Büro geht, folge ich ihr. Washington State University, nächsten Freitag, informiere ich Andrea, die es sich in ihrem Notizbuch aufschreibt. Und ich darf im Firmenheli mitfliegen? Ross sprudelt geradezu über vor Begeisterung. Helikopter, korrigiere ich sie. Egal, Christian. Sie verdreht die Augen, als sie den Aufzug betritt, was mich zum Lächeln bringt. Andrea sieht zu, wie sich die Aufzugtüren schließen, dann schaut sie mich erwartungsvoll an. Rufen Sie Stefan an. Ich fliege morgen Abend mit Charlie Tango nach Portland und er muss den Helikopter auch zurück nach Boeing Field fliegen, sage ich zu Andrea. Ja, Mr. Gray. Nichts ist von Olivia zu sehen. Ist sie weg? Olivia? Fragt Andrea. Ich nicke. Ja. Sie scheint erleichtert. Wohin? Finanzen. Gute Idee, das hält mir Senator Blandino vom Leib. Andrea sieht aus, als freue sie sich über das Kompliment. Sie suchen sich eine andere Hilfe, ja? Frage ich. Gewiss, Sir. Morgen schaue ich mir 3 Bewerber an. Gut, ist Taylor hier? Ja, Sir. Sagen Sie meine restlichen Meetings heute ab, ich gehe aus. Sie gehen aus? Sie quietscht vor Überraschung. Ja, ich grinse. Ich gehe aus. Wohin, Sir? Fragt Taylor, als ich mich auf der Rückbank des SUV ausstrecke. Zum Apple-Laden. Auf der Northeast 45th? Ja. Ich werde Anna einen iPod kaufen. Ich lehne mich im Sitz zurück, schließe die Augen und überlege, welche Apps und Songs ich für sie herunterladen und installieren werde. Ich könnte Toxic nehmen. Ich grinse bei diesem Gedanken. Nein, ich glaube nicht, dass ihr das gefallen würde. Sie würde sogar ziemlich wütend werden und zum ersten Mal seit langem bringt mich der Gedanke an eine wütende Anna zum Lächeln. Wütend, wie sie in Georgia war, nicht wie letzten Samstag. Ich rutsche auf meinem Sitz unruhig hin und her. Ich will mich nicht daran erinnern. Ich kehre wieder zu den Überlegungen zurück, welche Songs es sein sollen. So energiegeladen wie in diesem Augenblick habe ich mich seit Tagen nicht mehr gefühlt. Mein Telefon signalisiert mir das Eintreffen einer SMS. Und mein Herz schlägt schneller. Darf ich hoffen? Hey, Arschloch, Bier? Verdammt, eine SMS von meinem Bruder. Nein, hab zu tun. Du hast immer zu tun. Fliege morgen nach Barbados, um zu, du weißt schon, entspannen. Wir sehen uns, wenn ich zurück bin, und dann trinken wir dieses Bier. Ciao, Elliot. Gute Reise. Es wird ein vergnüglicher Abend voller Musik, eine nostalgische Reise durch mein iTunes. Zum Schluss habe ich eine Songliste für Anastasia zusammengestellt. Ich erinnere mich, wie sie in meiner Küche getanzt hat. Ich wünschte, ich wüsste wozu. Sie sah total verrückt und absolut hinreißend aus. Das war, nachdem ich sie zum ersten Mal gefickt habe. Nein, nachdem ich zum ersten Mal mit ihr geschlafen habe. Keiner der Ausdrücke fühlt sich richtig an. Ich erinnere mich an ihre leidenschaftliche Bitte an dem Abend, als ich sie meinen Eltern vorgestellt habe. Ich will, dass wir miteinander schlafen. Wie geschockt ich von diesem einfachen Satz war, und doch wollte sie mich nur berühren. Ich erschaudere bei diesem Gedanken. Ich muss ihr klar machen, dass das ein Hard Limit für mich ist. Ich kann es nicht ertragen, angefasst zu werden. Ich schüttle den Kopf. Du greifst viel zu weit vor, Gray. Du musst zuerst diese Sache erledigen. Ich checke noch einmal die Widmung auf dem iPod. Anastasia, für dich. Ich weiß, was du aus meinem Mund hören möchtest. Die Musik sagt es für mich. Christian. Vielleicht funktioniert es. Sie will Herzchen und Blümchen. Vielleicht kommt das hier dem am nächsten. Aber ich habe letztlich keine Ahnung. Ich möchte ihr so viel sagen, falls sie mir zuhört. und falls nicht, dann werden diese Songs es für mich sagen. Ich hoffe einfach, dass sie mir die Chance gibt, sie ihr zu überreichen. Aber wenn ihr mein Vorschlag nicht gefällt, wenn ihr die Vorstellung, mit mir zusammen zu sein, nicht gefällt, was werde ich dann tun? Vielleicht ist es für sie einfach nur praktisch, dass ich sie nach Portland bringe. Der Gedanke deprimiert mich, als ich in mein Schlafzimmer gehe, um endlich zu schlafen. Wage ich es zu hoffen? Verdammt, ja, das tue ich. Donnerstag, 9. Juni 2011. Die Ärztin hebt die Hände hoch. Ich werde dir nicht wehtun. Ich muss deinen Bauch untersuchen. Sie gibt mir ein kaltes, rundes Gummiding und lässt mich damit spielen. Leg du es auf deinen Bauch, dann fasse ich dich nicht an und kann dennoch deinen Bauch abhören. Die Ärztin ist nett. Die Ärztin ist Mami. Meine neue Mami ist hübsch. Sie ist wie ein Engel, ein Arztengel. Sie streicht mir übers Haar. Ich mag es, wenn sie mir übers Haar streicht. Sie lässt mich Eis und Kuchen essen. Sie schimpft nicht, als sie das Brot und die Äpfel findet, die ich in meinen Schuhen versteckt habe. Oder unter dem Bett. Oder unter meinem Kissen. Schatz, das Essen ist in der Küche. Sag einfach mir oder Daddy Bescheid, wenn du Hunger hast. Zeig mit deinem Finger darauf. Kannst du das? Da ist noch ein Junge. Leliot. Er ist gemein. Also schlage ich ihn. Aber meiner neuen Mami gefällt das nicht. Da ist ein Klavier. Ich mag die Töne, die aus ihm herauskommen. Ich stehe am Klavier und drücke auf die weißen und schwarzen Dinger. Die Töne der schwarzen Tasten sind komisch. Miss Cathy sitzt mit mir am Klavier. Sie gibt mir Unterricht. Sie hat lange braune Haare und sie sieht aus wie jemand, den ich kenne. Sie riecht nach Blumen und frischem Apfelkuchen. Sie riecht gut. Bei ihr klingt das Klavier schön. Sie ist nett zu mir. Sie lächelt und ich spiele. Sie lächelt und ich bin glücklich. Sie lächelt und sie ist Anna. Wunderschöne Anna. Sie sitzt bei mir, während ich eine Fuge spiele, ein Prälude, eine Sonate. Sie seufzt, legt ihren Kopf auf meine Schulter, sie lächelt. Ich liebe es, dir beim Spielen zuzuhören, Christian. Ich liebe dich, Christian. Anna, bleib bei mir. Du gehörst mir. Ich liebe dich auch. Ich wache erschrocken auf. Heute werde ich sie zurückerobern. Sie hörten Grey, 50 Shades of Grey, von Christian selbst erzählt, von E.L. James. Aus dem Englischen von Andrea Brandl, Sonja Hauser, Christine Heinzius, Karin Dufner und Ulrike Laszlo. Gelesen von Martin Kautz. Produktion der Hörverlag 2015.